Erst sagen wir alle dreimal Sadhu, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Heute feiern wir den Vollmondtag, der vor 3 Tagen stattgefunden hat. Dieser Vollmondtag in buddhistischer Kultur heißt Uluwap Poya. Der letzte Vollmondtag, das in diesem Jahr fehlt. In solchem Tag der heilige Bodhi-Baum nach Sri Lanka mitgebracht wurde. Und das Orden der Nonne nach Sri Lanka gebracht wurde. Daher ist es ein wichtiger Tag für Sri Lankische Buddhisten. In diesem Moment lernen wir einige Sachen über buddhistische Meditation. Wir wissen, dass in jeder Religion gibt es unterschiedliche Arten von Meditation. Im Hinduismus gibt es viele Arten oder viele Methoden von Meditation. In anderen Religionen auch gibt es unterschiedliche Methoden. Das Ziel von Meditation ist, Frieden vom Geist zu finden. In jeder Religion wird gelehrt, wie man Frieden finden kann. Es ist aber unterschiedlich. In manchen Religionen ist es abhängig vom Gott, wer diese Erde, dieses Universum gemacht hat. Frieden ist abhängig von ihm. Wenn er will, für diejenigen Menschen Frieden zu bieten, der kann Frieden finden, die anderen nicht. Nach dem Tod geht man im Himmel oder in der Hölle. Das ist auch seinen Wunsch. Wir selber können das nicht entscheiden. Das ist wie in vielen Religionen. So wird das gelehrt. Aber in Buddhismus ist es komplett anders. In Buddhismus, Frieden ist immer bei uns, mit uns. Die Ursache von Frieden ist immer wir, nicht jemand anderes. Ich selber verantwortlich für meine Glück oder Leiden. Daher die Lehre von Karma, the Karma in Buddhismus, spielt eine große Rolle. Wenn wir eine schlechte Karma verdienen, mit schlechten Ansicht, die Ansicht ist sehr wichtig im Buddhismus. Wenn man keine Ansicht hat, tut man kein Karma. Zum Beispiel, wenn wir spazieren gehen, können die kleinen Insekten getötet werden, aber wir haben keine Ansicht. Daher verdienen wir keine schlechte Karma davon. Dadurch. immer, das Ansicht spielt eine große Rolle. Daher, um es eine schlechte Ansicht zu werden, müssen es drei Sachen dazu kommen werden. Das sind Gier, Hass und Illusion. Gier, Hass und Illusion. Ohne Gier, ohne Hass, ohne Illusion produziert man keine schlechte Karma. Sie können über Beispiele in Ihrem Leben nachdenken, was Sie erfahren haben, vielleicht gestern, in letzter Woche, im letzten Jahr, irgendwelche schlechte Karma. Zum Beispiel, Sie haben mit jemandem geärgert. Damit haben Sie schlechte Karma verdient, weil sie Ärger gehabt hatten. Und Gier. Durch Gier tun wir viele schlechte Dinge. Wenn wir Gier haben, können wir nicht gut und schlecht unterscheiden. Wir können das nicht machen. Wir sehen nicht keinen Unterschied zwischen gut und schlecht. Daher tun wir immer was Schlechtes. Das wird immer zu uns als gut gesehen, weil wir durch Gier verblendet sind. Daher tun wir schlechte Karma. Und Illusion. Wir haben keine richtige Weisheit, kein richtiges Wissen, um gut und schlecht zu unterscheiden. Wir können nicht sehen oder wir können nicht wissen, was wir machen, ob das gut ist oder schlecht ist. Manchmal gibt es so. Wenn wir irgendwas machen, wir wissen nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil durch Illusion wir verblendet sind. Illusion. Für Gier wird es immer Illusion zusammenkommen. Mit Hass wird immer Illusion zusammenkommen. Daher, im Buddhismus, es ist gelehrt, dass ohne Illusion gibt es kein Gier oder kein Hass. Hass kommt immer, weil man Illusion hat. Gier kommt immer, weil man Illusion hat. Wir müssen das ganz genau, ganz richtig verstehen. Wenn man die richtige Kenntnis, den richtigen Kenntnis über wie Karma produziert wird, hat, kann man nicht gute Karmas verdienen, weil wir können nicht wissen, ob unsere Ansicht rein ist oder unrein ist. Daher ist es sehr wichtig, eine Ansicht. Darauf müssen wir beachten. Auch wenn wir meditieren, können jetzt schlechte Karmas aufkommen. Wenn zum Beispiel wir versuchen, die Meditation von Liebe auszuüben, aber durch unsere Schwäche, geistige Schwäche, könnten frühere Erinnerungen rauskommen. Zum Beispiel, wir versuchen, zu jemandem Liebe weitergeben oder teilen, geistig teilen, aber er oder sie hat was Schlechtes für uns getan. Dann kommt Ärger automatisch, ohne Ansicht, ohne zu denken, kommt die Ärger. Und dann, anstatt Liebe Meditation, was wir üben, ist Ärger in diesem Moment. Alle von draußen sehen, diese Person meditiert. Aber innen gibt es keine Meditation. Sie meditieren nicht. Was sie machen ist, sie lassen ihre Ärger zu vermehren, mehr zu werden. Muss man aufpassen. Daher, Achtsamkeit ist sehr wichtig, wenn man meditiert. Achtsamkeit ist nichts anderes, als in diesem Moment zu leben. In diesem Moment leben. Ja, jemand kann sagen, ja, wir leben alle in diesem Moment. Was anderes? Nein, das ist nicht wichtig. Viele, die leben, leben nicht in Gegenwart, in diesem Moment. Weil geistlich sind sie entweder in der Zukunft, in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Wir denken immer über vergangene Sachen, was heute Morgen passiert wurde, was gestern passiert wurde, was letzte Woche, letzten Monat passiert wurde. Wir gehen immer zur Vergangenheit. Oder manchmal bleiben wir in der Zukunft. Nach dieser Meditationssession, was kann ich machen? Wo gehe ich hin? Was werde ich werden? Oh, ich muss was einkaufen, mir was einkaufen. Wir denken immer so. Daher, es ist nicht einfach, in diesem Moment zu bleiben. Wenn wir über irgendwelche Themen reden, automatisch geht unser Geist, unsere Gedanken für unsere alten Erfahrungen, zu unseren alten Erfahrungen. Wenn wir über Meditation reden, vielleicht sie denken, nachdenken über irgendwelche Meditationsübungen, dass sie vor einem Jahr gemacht haben, dann bleiben sie nicht in diesem Moment. Wenn wir alle in Gegenwart, in diesem Moment bleiben können, wir haben Achtsamkeit. Wenn wir Achtsamkeit haben, wir wissen das, welche Gedanken zu unserem Geist kommt. Es ist sehr kompliziert, über die Gedanken zu reden. Es ist nicht einfach. In Buddhismus es ist gelehrt, dass es sind 89 unterschiedliche Gedanken, das für viele weitere Teile führt. Daher, wenn Es ist nicht so einfach, um irgendwelche einen Thema zu denken. Zum Beispiel über Liebe, über Atem, über den Tod, über die guten Eigenschaften von Buddha, seine Lehre, seine heilige Orden. Diese sind die Meditationsthemen. Wie gesagt, in unterschiedlichen Religionen gibt es viele Arten oder viele Übungen von Meditation. Das Wort Meditation selber ist nicht richtige Übersetzung für das Pali-Wort Bhavana. Pali ist die Sprache von Buddha. Er hat die sogenannte, in jetziger Zeit sogenannte Meditation, nicht als sowas gelehrt. Er hat Bhavana gelehrt. Bhavana ist mehr Kultivierung als Meditation. Kultivierung. Es gibt zwei Ziele von buddhistischer Meditation. Eine ist Konzentration, der andere ist Weisheit. Daher, buddhistische Meditation hat zwei Fächer, Samatha und Vipassana. Samatha Meditation führt zum Konzentration. Vipassana führt zur Weisheit. In jetziger Zeit die sehr bekannte Vipassana Meditation ist nicht Vipassana Meditation. Viele üben das als Vipassana im Namen Vipassana. Trotzdem, es ist kein Vipassana, weil als Vipassana sie die Dimension üben, Samatha, Konzentration. Die Übung in jetziger Zeit manchmal führt nicht zur Weisheit, weil Weisheitsübung ist gelehrt als anders im Buddhismus. Daher, viele üben nicht in jetziger Zeit Samatha im Namen Vipassana, Konzentrationsübung, zum Beispiel Atemmeditation. Viele üben im Namen Vipassana Meditation, die Atemmeditation. Aber Atemmeditation am Anfang ist kein Vipassana. Es gehört zur Konzentrationsübung. Am Ende, der letzte Teil, kann man das Vipassana konnotieren. Sonst bleibt das als Samatha-Übung, Konzentrationsübung. Das können Sie ganz genau wissen von Satipatthana Sutta, eine ganz bekannte Lehrrede im Buddhismus. Satipatthana Sutta. Die vier Arten von Achtsamkeit. Vier Arten von Achtsamkeit. In dieser Lehrrede ist das ganz klar gesagt oder gelehrt. Anapanasati gehört zur Kayanupassana, das heißt, es ist eine Übung, das mit Körper zu tun, mit dem Körper zu tun. Und das fängt immer als eine Übung von Konzentration. Im Buddhismus, es gibt verschiedene Meditationsübungen, das die Nicht-Buddhisten auch üben können. Buddhismus ist eine universale Lehre. Es ist ein Weg zum Leben. Daher auch die Christen, auch die Muslime, auch die andere Personen, die zu anderen Religionen gehören, können viele Übungen im Buddhismus ausüben. Zum Beispiel Atemmeditation, das kann jeder praktizieren. Die Meditation von Liebe könnte von jedem geübt werden. Vom Tod, Meditation vom über den Tod, über das der Tod, das kann man auch ausüben. Viele Übungen in Satipatthana Sutta könnte von Nicht-Buddhisten geübt werden. Daher, es gibt nur ein paar Meditationsübungen, dass man Vertrauen an Buddha, seine Lehre, sein heiliger Sangha oder Orden haben müssen. Sonst viele andere Übungen können von jedem frei geübt werden. Daher können wir auch heute die Meditation von Liebe üben, damit wir universale Liebe zu ganzem Universum ohne Grenzen üben können. Damit wir Frieden in Gedanken, im Geist erfinden können, damit wir frei von Ärger werden können und unsere guten Gedanken mit Liebe werden im ganzen Universum weitergehen. Die Kraft von unseren guten Gedanken, positive Gedanken. Wir werden eine positive Kraft produzieren, das im ganzen Universum weitergeht, damit die anderen Menschen, andere Tiere und andere Lebewesen glücklich werden können. Es ist sehr wichtig in dieser Welt, innen von vielen Menschen und auch von Tieren, von anderen Lebewesen, gibt es keine Liebe mehr. Die Tiere miteinander kämpfen immer. Sie haben Ärger. Die Menschen, die auch kriegen miteinander. Dieses Land hat Krieg mit anderen Land. Andere Land hat Krieg mit anderen Land. Menschen töten Menschen. Menschen verletzen Menschen. Menschen sind böse über die Menschen. Die Menschen. Aber wir sagen, wir sind in einer entwickelten Welt. Das die Entwicklung, die Frage. Wenn wir als Menschen die anderen Menschen oder Lebewesen töten, sind wir Menschen mehr? Nein, weil wir haben auch nicht den Basis von Eigenschaften, dass ein Mensch ein Mann haben muss. Erste Sache kommt, ich töte keine andere Lebewesen. Ich stehle nichts von anderen. Ich übe keine sexuelle Missbrauch. Lüge ich nicht. Nehme ich keine berauschende Getränke, alkoholische Getränke. Diese sind die fünf Basis oder fünf Eigenschaften von Menschen, dass jeder Mensch haben müssen. Wenn wir mindestens diese fünf Qualitäten nicht haben, fünf Eigenschaften nicht haben, nach dem Tod können wir nicht als Menschen geboren werden, sondern gehen wir eine von vier Hüllen. Man wird entweder in der Hölle geboren werden, oder als ein Tier geboren werden, als ein später hungriger Geist geboren werden, oder als ein Asura geboren werden. Weil man hat auch nicht diese fünf Eigenschaften, dass jeder Mensch haben müssen. Wenn wir Liebe haben, versuchen wir nicht, anderen zu verletzen. Versuchen wir nicht, anderen zu töten. Wenn jeder Mensch diese Meditation von Liebe ausüben, dann wird keine anderen töten. Kein Krieg findet mehr. Daher, wir müssen mehr und mehr Liebe für jeden Menschen weitergeben. Wenn man richtig die Meditation von Liebe übt, kann man auch in dritter Stufe von Heiligkeit erreichen. Es gibt vier Stufen von Heiligkeit im Buddhismus. Dritte Stufe. Das ist eine sehr hohe Stufe. Kann man diese Stufe erreichen? Aber muss man ganz richtig das ausüben? Aber für uns, was sehr wichtig wäre, dass wir liebevolle Menschen werden durch diese Meditation. Daher, immer wenn wir eine Pause haben, zum Beispiel während wir das Auto fahren, während wir was kochen, während wir arbeiten, während wir spazieren gehen, während wir schlafen oder schlafen zu versuchen, können wir diese Meditation üben. Man braucht keine besondere Dinge, um diese Meditation auszuüben. Nur, was wichtig ist, dass wir das wollen, die Liebe für allen. Wenn wir es wollen, können wir immer diese Meditation üben. Daher lernen wir diese Meditation und üben wir das in unserem Leben immer, wenn wir eine Pause haben, wenn wir das machen können. Es gibt drei unterschiedliche Arten, dass man diese Meditation von Liebe praktizieren zu können. Ich sage erst Ihnen diese drei Arten oder drei Methoden. In Karaniya Metta Sutta, in der Lehrrede von Liebe, hat Buddha gelehrt, um diese Meditation zu üben, erst kann man zu den Lebewesen, die unsere Nachleben, hier leben, erstmal. Und dann ein Stück weiter und die im Fernleben kann man die guten Gedanken von Liebe weiterleiten, weitergehen lassen. Zweitens kann man über kleine Lebewesen und mittlere Lebewesen und große Lebewesen vom Körper, Körpergröße. Die Gedanken von Liebe weitergehen lassen. Drittens, die Wesen ohne Füße, mit zwei Füßen, mit vier Füßen oder mit viele Füße oder Beine. Unterschiedliche Lebewesen kann man die guten Gedanken von Liebe weitergehen lassen. Und dann sichtbare Wesen und unsichtbare Wesen. So wird man die Liebe nach dieser Karaniya Metta Sutta üben. Das ist einen Weg. So kann man die Meditation von Liebe üben. Und auch andere Lehrer haben diese Meditation in anderem Weg uns gelehrt. Das kommt in historischen Schriften im Buddhismus. Das ist, erst Liebe selber weitergehen lassen. Ich möge ich glücklich sein. Möge ich frei von Leiden sein. Möge ich frei von Gier, Hass und Illusion sein. Möge ich gesund sein. Möge ich leicht befreit werden. So, zuerst selber und dann seine eigene Mutter oder Vater an Lehrern, an Verwandten, Freunden, mittlere Lebewesen, die nicht freundlich, nicht unfreundlich sind und dann auch die alle Menschen, die mit uns nicht Freund sind, Feinde, am Ende für alle Lebewesen, die gute Gedanken von Liebe weitergeben oder weitergehen lassen. Das ist die zweite Methode. Die dritte Methode ist, über die Wesen, die in 10 Richtungen, 8 Himmelsrichtungen, oben und unten, diese 10 Richtungen leben. Zum Beispiel, wenn wir so sitzen, können wir über die 8 Himmelsrichtungen die gute Gedanken vom Liebe weitergehen lassen. Die alle Lebewesen im Norden, mögen die alle Lebewesen im Norden glücklich sein, mögen sie frei vom Leid sein, mögen sie frei vom Hass, Gier und Illusion sein, mögen sie alle Schwierigkeiten überwinden, mögen sie Glück finden, mögen sie Leid befreit werden. Ja, mögen die alle Lebewesen im Süden, im Westen, im Osten, im Südwesten, im Südosten und so weiter, in alle 8 Himmelsrichtungen. Und dann mögen die alle Lebewesen im Oben und im Unten, mögen sie alle glücklich sein. So kann man nach Himmelsrichtungen die Meditation von Liebe üben. Und Sie können frei eine Methode wählen, immer wenn wir selber diese Meditation üben in Ihrem Leben. Heute machen wir eine gewöhnliche Methode, üben wir eine gewöhnliche Methode, das wir immer machen. Das ist erst selber und dann nähere Wesen und dann mittlere Wesen und dann Feinde und am Ende für alle Lebewesen im ganzen Universum. So können wir heute diese Meditation üben. Um das zu machen, müssen wir richtig hinsetzen und rechte Hand auf der linken stellen. Körper soll gerade sein. Augen leicht zu. Erst nehmen wir dreimal tiefe Atem. Tief einatmen, kurz halten. Und dann langsam tief ausatmen. Dreimal können wir das machen, um unseren Geist frei wird. Möge ich frei von Ärger sein. Möge ich frei von Gier sein. Möge ich frei von Illusion sein. glücklich sein. Möge ich leid befreit sein. Wie ich, mögen meine Eltern, Lehrer und Freunde frei von Gier sein. Frei von Hass sein. Frei von Illusion sein. Wie ich mögen meine Eltern, Lehrer, Freunde frei von Gier sein, frei von Hass sein, frei von Illusion sein. mit meinen Eltern, Freunde und Lehrern frei von Leid sein. Mögen sie glücklich sein. Wie ich, mögen auch meine Verwandte frei von Gier sein, frei von Hass sein, frei von Illusion sein. Mögen sie frei von Leid sein. Mögen meine Verwandte glücklich sein. Wie ich, mögen auch die mittlere Lebewesen, die nicht Freund sind, nicht Feinde sind, die mittlere Lebewesen, mögen sie auch frei von Gier sein, frei von Hass sein, frei von Illusion sein. Mögen sie frei von Leid sein. Mögen sie alle glücklich sein. meine Feinde frei von Gier sein, frei von Hass sein, frei von Illusion sein. Mögen meine Verwandte frei von Leid sein. Mögen sie alle glücklich sein. Wie ich, mögen alle Menschen, alle Götter, alle Tiere, alle Geister, alle Lebewesen frei von Gier sein, Hass sein, Illusion sein. Mögen alle Lebewesen im ganzen Universum frei vom Leid sein. Mögen alle Lebewesen glücklich sein. Advisatta avira huntu apyapadha huntu andha huntu dukkha muncantu sabbe satta bhavantu sukhitattha sabbe satta bhavantu sukhitattha sabbe satta bhavantu sukhitattha. Sarvayana sadhu sadhu sadhu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Naja, der Dawasadhi, der Sonne mit dem Bahana Karmastani, Pilibandava Karunu, Vimasala, Pilibandava Puhunula Bhagin, Bahana Karmastani.